4. Präpositionen trainieren. Sprechen Sie laut nach. Wo ist die Brille? Auf dem Regal? Nein. Wo ist die Brille? Auf dem Tisch? Nein. Zwischen den Büchern? Nein, nicht zwischen den Büchern. In der Küche? Nein, in der Küche auch nicht. Vielleicht hier unter der Zeitung. Ja, richtig, hier unter der Zeitung. Und wo ist der Autoschlüssel? Vielleicht neben dem Computer? Nein, nicht neben dem Computer. Vielleicht im Schrank? Nein, im Schrank auch nicht. Oder auf dem Stuhl? Nein, nicht auf dem Stuhl. Zwischen den Papieren vielleicht? Moment, ja, hier zwischen den Papieren.